Damit ist es Zeit für die Lesung und ich habe es ja schon erwähnt, im Rahmen der Aktion Frankfurt liest ein Buch, stellen wir Ihnen in den nächsten beiden Wochen in Auszügen den Roman Die Vollidioten von Eckart Henscheid vor. Darin beobachtet Henscheid sich und seine Zeitgenossen aus Frankfurt in einer Woche des Jahres 1972 bei Gesprächen und Saufgelagen, kleinen Intrigen und größeren Geldsorgen. Henscheid ist dabei der Chronist, durchaus auch Protagonist des laufenden Wahn- und Schwachsinns. Eckart Henscheid wurde 1941 in Amburg in Amberg in der Oberpfalz geboren. Er gehört neben Robert Gernhardt, F.E. Bernstein und F.K. Wächter zu den Köpfen der neuen Frankfurter Schule. Viele von diesen sind im Roman übrigens verewigt. Damals scharten sich die Zeichner und Schriftsteller noch mehrheitlich um die Satirezeitschrift Pardon. 1979 gründeten sie die Titanic. Die Vollidioten wurden 1973 erstmals veröffentlicht und damals nannte Henscheid den Roman schon einen historischen Roman. Eckart Henscheid, Die Vollidioten. Die erste von 10 Folgen, gelesen von Hans Zischler. Von Seiten des Autors. Indem ich mit der Niederschrift all der Vorgänge beginne, die in diesem Roman beschrieben werden, befinde ich mich in einer gewissen Verlegenheit. Es handelt sich nämlich um Folgendes. In unserer Stadt, genauer gesagt in einem Teil dieser Stadt und innerhalb einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen und Personen, haben sich seit nunmehr genau 7 Tagen sehr seltsame Ereignisse und überaus merkwürdige Vorkommnisse abgespielt, die im Auftrage einiger daran Beteiligter aufgeschrieben und nachgezeichnet werden sollen, weil diese Damen und Herren der Meinung sind, dass die Vorkommnisse es verdient hätten. Auch ich teile übrigens diese Meinung, obwohl ich gleichzeitig der Meinung bin, dass man zwar solche Ereignisse sehr achtsam verfolgen und möglichst begreifen soll, dass man aber nicht immer alles gleich aufschreiben und der breiten Öffentlichkeit zu lesen geben soll. So wichtig sind diese Dinge oft gar nicht. Nachdem ich aber so freundlich und dringlich gebeten wurde, alles aufzuschreiben, mein besonderer Dank gilt dem Drängen von Fräulein Bitz, die auch vorkommt, habe ich schließlich gehorcht und es getan. Ich muss dazu noch sagen, dass ich vermutlich deshalb auserwählt und aufgefordert wurde, weil ich sowohl in der Erfindung von gar nicht wirklichen Geschichten als auch in der Beschreibung von tatsächlich geschehenen Sachen eine gewisse Erfahrung habe. Ich habe sogar schon einige Male und mit wechselndem Erfolg in unseren regionalen und gelegentlich auch schon in überregionalen Journalen etwas veröffentlicht, obwohl ich eigentlich nicht das besitze, was man Stil oder nach einem neueren, heute rasch hochgekommenen Begriff Chuzpe nennt, eine überaus törichte Modeerscheinung, die hoffentlich bald wieder verschwinden wird. Ich für meinen Teil bin da durchaus für das Alte und Zeitlose, das unmittelbar in das Zentrum des Weltgeistes greift und so dem liebwerten, wiewohl geteilten Vaterland letztlich auch was nutzt. Erster Tag. Das heißt, ich muss vorerst noch etwas vorausschicken. Ich kann natürlich alle die zum Teil erstaunlichen und bewundernswerten, zum Teil aber auch ganz gemeinen Vorkommnisse der letzten 7 Tage nur so weit und so genau berichten, wie ich ihnen beigewohnt habe und außerdem das, was ich alles sonst gehört und aufgeschnappt habe. Im engeren Sinn begann die Handlung natürlich an einem und ganz bestimmten Tage, das heißt am Abend bzw. mitten in der Nacht eines Samstagabends. An diesem Abend verliebte bzw. verknallte sich Herr Peter Jakob in ein Fräulein Eva Maria Czernatzke. Ich war auch dabei, aber weil ich mit einer oder mehreren anderen Damen scherzte und sogar Händchen hielt, habe ich das eigentlich überhaupt nicht richtig mitgekriegt. Ich erfuhr erst am Abend des nächsten Tages davon, vielleicht hatte Herr Jakob aber auch erst am Tag darauf gemerkt, dass es die Liebe war. Was mich betrifft, ich saß da mit einem Herrn Eilert im Kaffeehaus, wir hatten allerlei strategisch-technische Dinge zu besprechen, sowie zugunsten der Firma Maggi kleine Gedichte über Kartoffelchips zu erledigen. Als das geschehen war, tranken wir etwas Weinbrand und wie ich dann mit dem Auto nach Hause fuhr, war ich nicht mehr ganz nüchtern, wenn auch noch längst nicht betrunken. Ich liebe es aber gegenwärtig, am Nachmittag einen völlig klaren Kopf aufzuweisen, Am Abend ist es unterschiedlich. Um also den Weinbrand zu vertreiben, ging ich jetzt zu einem Bekannten, einem Herrn Bernhard Rösselmann, einem stattlichen und dennoch regsamen Herrn in den besten Jahren, mit Hornbrille und ernsthaften Gesichtszügen, der einen ungeheuer dicken und ganz ausgezeichneten Friesentee zu brauen versteht und der sich auch diesmal nicht lange bitten ließ und sogar noch Plätzchen hinstellte. Es war auch noch ein Fräulein Bitz da, eine langjährige, sehr gute Bekannte von Herrn Rösselmann, die bei ihm zu Hause sozusagen die Geschäftsführung besorgt und gelegentlich sogar für den Tee verantwortlich sein darf. Diese trank ebenfalls mit. Wir kamen rasch ins Plaudern und Scherzen, denn Herr Rösselmann ist um köstliche Einfälle und allerlei Redensarten nie verlegen, und Fräulein Bitz sitzt immer brav und still dabei und ist stolz auf diesen Herrn. Und jedenfalls zuletzt hatte ich 4 Tassen von diesem wirklich mörderischen Tee ausgetrunken. Da lief ich heim, denn ich wollte noch rasch eine Art Glosse für ein Journal schreiben, eigenartigerweise gegen Kartoffelchips, für welche ich soeben noch kleine empfehlende Gedichte gemacht hatte. Jedenfalls stellte sich während des Abfassens ein heftiges Flattern und Herzflimmern ein. Das kam vom Friesentee. Weil ich wusste, dass dies nach 4 Tassen absolut unvermeidlich war, nur Herr Rösselmann selbst packt ohne jede Gefahr sogar 7 Tassen, geriet ich in eine echte Wut und trank als Antwort und Gegenmacht zu diesem Tee fast eine Viertelflasche Whisky in mich hinein, deren verwirrende Wirkung glücklicherweise erst genau in dem Augenblick begann, als meine Glosse schon fast fertig war. Sie war mir sogar sehr gut gelungen, wäre aber, wenn ich den Whisky schon früher zu trinken begonnen hätte oder aber die Glosse später begonnen hätte oder aber die Glosse wäre länger geworden, sicherlich vollständig blöd geworden. Aber, wie gesagt, ich hatte Glück. Als die bekannte Betäubung im Hirn eintrat, war die Glosse gerade fertig und zum nochmal durchlesen und Kommafehler berichtigen braucht man ja keinen großen Geist. Ich legte mich ein bisschen auf meine hübsche schwarz-rot gestreifte Couch, die Farben meiner Lieblingsfußballmannschaft, und war im Begriff einzuschlafen, da schellte es an der Tür. Ach ja. Herr Jakob wollte ja an diesem Abend kommen und irgendwelche Tonbandaufnahmen von meinen Schallplatten machen. Nun, da erschien Herr Jakob auch schon unter der Türe. Ich muss sagen, Herr Jakob ist 25 Jahre alt, in der Schweiz beheimatet und hier in unserer Stadt irgendwie tätig. Er ist sehr zierlich, mittelgroß, trägt einen dunklen Schnauzbart im hübschen Gesichtchen und macht fast immer einen sehr wachsbleichen, düsteren, gequälten, fast kranken und irgendwie existenziell bedrohten Eindruck. Gleichzeitig aber ist er immer äußerst modisch eingekleidet, Pep nennt man das wohl heute, und vor allem überaus schweigsam. Ich weiß es nicht genau, es gibt aber einige Gründe zu der Annahme, dass Herrn Jakobs Ehe kürzlich an dieser Schweigsamkeit zerbrochen ist. Es ist allerdings nicht ganz sicher, ob die Ehe wirklich zerbrochen ist, doch davon später. Übrigens war diese große Schweigsamkeit auch Frau Doris Jakob eigentümlich, einer winzig kleinen, äußerst zierlichen, ja zerbrechlichen Person, ebenfalls aus der Schweiz. In Gesellschaft schwiegen meist sowohl Herr als auch Frau Jakob, höchstens, dass er manchmal betrunken war und sie dann ziemlich heftig anpfurrte. Ich fand das oft schon gar nicht mehr schön. Aber seit kurzem war die Rede von Scheidung und von einer gewissen Abfindungssumme, man munkelte von 7000 Mark, aber auch diese Zahl aus dem Munde des Herrn Jakob ist natürlich zweifelhaft. Die Überspielung wurde dann technisch sehr schlecht, aber der Fehler war nicht aufzufinden. So ließen wir den Ab davon. Gleichzeitig fiel mir ein, dass ich Herrn Jakob 10 Mark schuldete, und ich gab sie ihm. Und anschließend, nachdem ich nicht recht wusste, was ich mit Herrn Jakob anstellen könnte, machten wir uns auf den Weg in die Gaststätte Menz, um irgendwie in den Abend zu starten. Dieses Lokal bezieht einen gewissen Ruf, vor allem dadurch, dass es sowohl Krenz als auch Menz, das ist der Name des Wirtes, als auch Zillestube und neuerdings sogar noch Opas letzte Pinte heißt, das letztere ein völlig unpassender Schmuckname, wie man hört, von dem Sohn des Wirtes erfunden und an die Wand gemalt. Offenbar hoffte sich dieser Sohn durch solche Flottheiten stimmungsmäßigen Aufschwung. Wir verkehren dort alle recht häufig, manche sogar jeden Tag. Es gab zum Beispiel mal einen Herrn Jürgen Meister, der war praktisch immer drin. Im Krenz war es noch ziemlich ruhig. Die vielen Studenten unserer Stadt, die immer hierher kommen, hatten offenbar ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht oder vielleicht auch nicht genügend Geld, schon um 8 Uhr anzufangen. Ich begann mit Herrn Jakob sofort ein Kartenspiel, das Watten heißt und aus dem Tirolerischen kommt. Der Dichter Thomas Bernhard hat neulich einen sehr netten Roman darüber geschrieben. Man kann zu zweit oder zu viert watten. Manche Leute tun es auch zu dritt, dann wird es aber schon recht einfältig. Übrigens darf ich für mich in Anspruch nehmen, dass ich dieses Spiel in unsere Stadt eingeführt habe, wo es mittlerweile schon recht weite Kreise gezogen hat. Das Wattspiel erwähne ich deshalb, weil gerade an diesem so folgenreichen Abend Herr Jakob verhältnismäßig gut wattete, ja zum Teil fast meisterliche Taktiken an den Tag legte. Watten ist eine Art Bluffspiel, ein bisschen verwandt mit dem Pokern, ein Spiel, bei dem es im Wesentlichen auf Bauernschleue ankommt. Ich warte sehr gut, aber gerade in dem Augenblick, als das dritte Spielchen zu Ende war, schlich Herr Rösselmann mit Fräulein Bitz zur Tür herein und setzte sich mit einem lustig lauernden »Na« zu uns. »Guten Abend, Herr Rösselmann«, sagte artig Herr Jakob und dann lange Zeit nichts mehr. »Wir hatten am frühen Abend zu watten begonnen, es war sehr schön, doch gegen 10 Uhr hatte ich plötzlich den Eindruck, dass Herr Stefan Knott, übrigens ein Bruder von Peter Knott, irgendwie geistesabwesend sei und dass ihm irgendetwas fehle. Ich wusste auch sofort, was das sei und an was nämlich Herr Knott dauernd denken müsse. Ich schlug ihm deshalb vor, das Spiel abzubrechen und ein anderes zu beginnen, nämlich jeder sollte auf einem Wunschzettel jene 20 Damen notieren, die er am liebsten besitzen möchte. Herr Stefan Knott war sofort Feuer und Flamme und all seine Müdigkeit schlagartig entflogen. Wir machten uns an die Arbeit und ich beobachtete genau, wie Herr Knott mit angestrengt gefurchter Stirne die Namen hinschrieb. Ich hatte meine 20 bereits beisammen, bemerkte aber, dass Herr Stefan Knott nach Nummer 19 nichts mehr einfiel. Da riet ich ihm endlich doch zur Not, seinen Bruder Peter hinzuschreiben. Erfreut auflachend tat es Herr Knott und dann verglichen wir die Ergebnisse. Es gab viele Übereinstimmungen, aber auch echte Überraschungen auf beiden Seiten. Wir unterhielten uns noch lange darüber und beschlossen endlich, die Listen aufzubewahren und nach Möglichkeit viel abzuhaken. Diese Listen sind später leider verschwunden und kursieren irgendwo. Ich wollte, ich hätte die meine wieder. Passiert war an diesem Abend eigentlich nicht viel oder auch gar nichts. Aber in einem einzigen Augenblick war alles entschieden. Es zogen nämlich zur Tür herein Herr Ulf Johansen, Fräulein Birgit Majewski und Fräulein Eva Maria Czernatzke. Und vor allem die Letztere war ein großer Fehler und richtete all das undeutliche Zeug an, das die nächsten Tage so machtvoll überfluten sollte. Ich meine, in unserem Volk und Vaterland passiert ja an sich dauernd der größte Unsinn und das albernste Zeug, aber hic et nunc kam es nun schon ganz dick. Die drei Neuankömmlinge wurden herzlich begrüßt, vor allem Herr Johansen und Fräulein Majewski, welche nämlich zusammen weg und 3 Wochen in Vernazza in Italien gewesen waren. Es ergab sich, wie ich nachträglich zusammenkonstruierte, folgende Tischordnung rundum: Herr Rösselmann, Fräulein Bitz, Herr Jakob, Fräulein Czernatzke, Herr Johansen, ich und Fräulein Majewski. Und diese Tischordnung erwies sich als nicht gut. Obgleich ich dadurch Gelegenheit fand, sofort und aufgrund der Wiedersehensfreude Fräulein Majewski herzlich zu begriffeln und zu betätscheln. Dazu ist leider wieder etwas zu sagen und vorauszuschicken. Fräulein Majewski war nämlich ungefähr 15 Jahre lang mit Herrn Ulf Johansen verlobt, beziehungsweise jedenfalls bekannt, aber die Verlobung ist vor einem halben Jahr an zu großer Gewöhnung zerbrochen, so heißt es jedenfalls. Aber seit ungefähr 6 Wochen ist anscheinend die Gewöhnung wieder überwunden und die beiden lieben sich jetzt wieder. Zwischendurch soll allerdings der Herr Ulf Fräulein Czernatzke gepackt haben, so dass er sie jetzt im Augenblick beide liebt. Auch wohnen seit genau dieser Zeit Fräulein Majewski und Fräulein Czernatzke zusammen in einer lila gestrichenen Wohnung, übrigens ganz in der Nähe von mir. Ich habe auch die beiden schon einige Male besucht, habe mit ihnen Grappa getrunken und sogar beim Umzug geholfen. Zweitens muss ich sagen, dass Fräulein Majewski und Fräulein Czernatzke die allerbesten Freundinnen sind, Sie sagen es jedenfalls überall laut, vielleicht allzu laut. Ich für meinen Teil habe da jedenfalls einige Bedenken. Bedenken nicht allein wegen der Aufteilung des Liebhabers, ich bin da nicht kleinherzig und durchaus allen Neuerungen aufgeschlossen, vielmehr, weil das nun schon zum zweiten Male passiert. Vor einem knappen halben Jahr hatte nämlich Fräulein Majewski zwischendurch schon einen anderen Freund, einen Jürgen Stelzer, ein neckisches Männlein ohne Geist und Verstand, das plötzlich mit großer Geste an Fräulein Czarnacki übergeben wurde, die 6 Wochen lang angeblich toll liebte, dann eine andere heiratete, sich von dieser scheiden ließ und schließlich als Presseattaché nach Burma ging. So geht es bei uns oft und oft. Außer dass es vielleicht noch ganz andere erotische Verstrickungen um die Personen Johansen, Majewski und Czarnacki gibt, darf ich hier erklärend anfügen, dass auch ich seit etwa einem halben Jahr, als sie nämlich der Herr Ulf herausgab, Fräulein Majewski liebe, außer der verstorbenen Frau natürlich, allerdings bisher ohne rechten Sinn und Zweck. Das heißt, ein Küsschen hier, ein Schenkeldruck dort, gut. Aber sonst hat Herr Johansen mit seinen 15 Jahren Liebeserfahrung natürlich wieder den Vorrang. Ich meine auch, so etwas muss man als Tribut an unsere Zivilisation schon respektieren. Ich bin in solchen Fällen durchaus für Zurückhaltung. Einmal habe ich dabei von Fräulein Majewski immerhin schon eine Aussprache im Automobil erreicht, mit Petting, wie man sagt. Andererseits ist das in meinem Alter noch ziemlich ungesund. Das sollten wir doch besser unseren Greisen überlassen. Wir waren also jetzt 7 Personen rund um den Tisch. Übrigens war es inzwischen schon wie fast immer ziemlich laut in diesem Lokal. Die beiden Wirte hinter der Theke, der alte und der junge Menz, beide von der Natur mit einem kreisrunden Kopf ausgestattet, schimpften laut und sehr eindringlich auf einen Thekengast ein, der mir noch neu war, der aber seit jenem Abend fast immer kommt und Dr. Mangold heißt. Nach dem, was ich so höre, soll das, trotz Herrn Klosens Mitarbeitern, der bisher flegelhafteste Mann in unserem Lokal sein, der sich andauernd aufführt und andere Gäste aus Genuss beleidigt und anfährt. Während ich, wie gesagt, mit Fräulein Majewski kleinere Zärtlichkeiten austauschte, an ihren haselnussbraunen, lang abfallenden Haaren zupfte und sie nach ihren gegenwärtigen erotischen Verhältnissen ausforschte, achtete ich natürlich gar nicht auf Fräulein Czarnacki und schon gar nicht auf Herrn Jakob. Fräulein Majewski war von der bestandenen Italienreise her recht aufgeräumt, hatte glühende Wangen und trank auch zügig mehrere Biere in sich hinein, was ihr immer so etwas Feuchtschimmerndes in den Augen verleiht, das ich so rasend, wenn auch zurückhaltend liebe. Dagegen ist Fräulein Czarnacki eine kleine und sehr adrette Frauensperson, die stets zugleich kampflustig und hingebungsvoll dreinschaut und ihr reizendes Stupsnäschen keck und erwartungsvoll in die Luft hält, ganz so, als ob der Bräutigam schon im Anzug wäre. Nun, in dem Fall traf das leider auch zu, wenn Herr Jakob auch noch immer keinen Ton redete. Aber auch Herr Johansen, ein sportlicher junger Mann mit viel blondem Haar über das ganze Gesicht verteilt, flüsterte nur einmal kurz und fast geheimnisvoll mit Fräulein Czarnacki. Ich zum Beispiel rede gern, auch Herr Rösselmann redet viel und zügig, wobei ich mehr feuilletonistisch plaudere, Herr Rösselmann dagegen mehr zierlich und pointiert daherquatscht. Insgesamt kommt es aber meist auf das Gleiche heraus. Fräulein Bitz redet wenig und immer sehr Nachdenkliches, beziehungsweise, wenn sie glücklich ist, toskanisch. Da plötzlich vernahm man auf einmal die Stimme von Herrn Jakob. »Herr Rösselmann, heute in einer Woche steigt hier ein riesiges Scheidungsfest. Ich lade Sie ein. Sie kommen?« Ich erinnere mich dieses Satzes genau. Herrn Jakobs, wie immer, tiefe, brummende, leidende Stimme, der aber, wie mir schien, bei diesem Satz eine Spur hektischer Freude beigemischt war. Gerade aber, als wir uns zu wundern begannen und nachfragen wollten, wie er, Jakob, das denn so meine, stieß plötzlich vorne an der Theke der uns allen bekannte Herr Gerd Winkler, der dort seit einigen Minuten mit einem anderen kleinen und dicken Herrn stand, einen hohen und schrillen Schrei aus, worauf beide sehr laut lachten. Herr Winkler ist ein Hersteller von lustigen Sachen, zum Beispiel Filmen. Und offenbar war das wieder einmal so etwas spontan Lustiges, so eine Art Action, wie man heute sagt. Weil aber auf den Kunstschrei offenbar nicht alle Leute lustig antworteten, wiederholte Herr Winkler kurz entschlossen seinen Schrei. Daraufhin lief der alte Herr Menz zu dem Schreienden und redete beschwörend auf ihn ein, so etwas könne er bei der Apo, aber nicht in meinem Lokal machen. Worauf auch Herr Winkler wieder etwas zurückfeuerte, da mischten sich auch Herr Dr. Mangold und noch andere Herren in die Streitsache, und es gab einen regelrechten Tumult, in dessen Verlauf Herr Winkler sich zu uns wandte und uns freundlich zuwinkte. »Hallo«, winkte Fräulein Majewski zurück, während Herr Ulf leise »Arschloch« sagte. Allmählich beruhigte sich alles wieder, und ich drückte erneut die Händchen von Fräulein Majewski, welche immer verklärter vor sich hin lächelte. Da spielte wahrscheinlich noch der südliche Himmel mit. Ich spürte aber schon schmerzlich, dass Herr Johansen bei ihr wieder vollständig die Vorherrschaft gewonnen hatte, und als ich mein Engagement deshalb ein wenig abkühlte, tauchte genau im rechten Augenblick Frau Johanna Knott unter der Türe auf, die Gattin des Herrn Peter Knott, der zu diesem Zeitpunkt mit einer größeren Gruppe Reisehungriger auf Ibiza weilte. Frau Knott, eine Berufstänzerin mit hoher, gärtengleicher Gestalt und langen flachsblonden Flechten, trug an diesem Abend einen Rollkragenpullover mit einem sehr aparten Ringelmuster, das mich offenbar erotisch stark elektrisierte, denn schon kurz nach ihrer Ankunft ließ ich von Fräulein Majewski ab und machte Frau Knott eifrig den Hof. Schließlich ließ ich mich sogar dazu hinreißen und trug ihr an, mit ihr jetzt bitte nach Hause gehen zu dürfen. Dazu muss ich sagen, dass das vielleicht nicht ganz so ungezogen war, wie es sich anhört. Ich stand nämlich schon einmal vor langer Zeit und auch ohne den Pullover auf einem äußerst herzlichen Fuß mit ihr. Das heißt, wir haben uns recht wacker geherzt und abgeküsst und sogar viel getanzt, bis mir der Atem ausging. Frau Knott war da als Berufstänzerin natürlich im Vorteil. Ja, ich habe sogar im Urlaub einmal eine ganze Woche lang bei Frau Knott geschlafen, es ist aber dabei nichts von Bedeutung passiert. Damit möchte ich nun wiederum auch nicht sagen, dass der Geschlechterverkehr etwa besondere Bedeutung hätte. Nein, das glaube ich nun wirklich nicht. Vielleicht hat Frau Knott mich auch nur deshalb bei sich schlafen lassen, weil sie weiß oder ahnt, dass mir der Geschlechterverkehr über weite Strecken ziemlich gleichgültig ist, so dass also auch der Gatte nichts dagegen haben konnte. Sicher, er muss schon irgendwie sein, aber ich bin da nicht mehr so unbedingt und hemmungslos erpicht darauf und gebrauche keine Gewalt. Außerdem kann man dabei nicht rauchen. Trotzdem kam ich also an diesem Abend unverzüglich mit Frau Knotts Eintreffen auf unsere seinerzeitigen Zärtlichkeiten zurück und wollte deshalb den Geschlechterverkehr nachvollziehen. Frau Knott indessen, die nebenbei auch eine leidenschaftliche Psychologin ist, durchschaute natürlich rasch die tieferen bzw. seichteren Beweggründe meines Ansturms und wies mich darauf hin, dass ich mir das ja auch nüchtern einfallen lassen könne. Und sie sehe absolut nicht ein, dass sie sich schnurstracks einem Angetrunkenen hingeben solle, nur weil es diesem gerade so in den Sinn flog. Ich gab Frau Knott gegenüber sofort zu, dass sie damit zwar prinzipiell recht habe, dass sie es aber ebenso prinzipiell schon mir und den Eingebungen meiner meist hochkomplizierten Psyche überlassen müsse, welchen Zeitpunkt ich mir dazu aussuchte. Im Übrigen finde ich es interessant, dass Frau Knott sagte, ich könne mir das ja auch nüchtern einfallen lassen. Heißt das, dass dann... Damit war für mich der erotische Teil des Abends auch schon abgeschlossen, nachdem Fräulein Bitz zu weit von mir entfernt saß und außerdem Herrn Rösselmann treu ergeben ist, wie man hört. Inzwischen hatte aber, was ich erst nachträglich erfuhr, das eigentliche, ja, das alles überragende erotische Hauptgeschehnis des Abends, sogar der ganzen Woche, längst begonnen und seinen Kreis gezogen.